Erster, ich bin der Mann, der viel Leid sah. Gott war zornig und strafte ihn. Zweiter, Gott hat mich in die Dunkelheit geführt. Es war sehr dunkel um mich. Dritter, Gott wendet sich immer wieder gegen mich. Das tut er den ganzen Tag. Vierter, er hat meinen Körper verletzt. Meine Knochen sind zerbrochen. Fünfter, er hat mich mit Bitterkeit und Not umgeben. Sechster, er hat mich in tiefe Dunkelheit gebracht. Es ist wie bei Toten aus alter Zeit. Siebter, er hat mich eingesperrt, ich kann nicht fliehen. Meine Ketten sind schwer. Achter, ich schreie und rufe. Aber er hört mein Gebet nicht. Neunter, er hat meine Wege mit Steinen versperrt. Meine Pfade sind zerstört. Zehnter, er war wie ein Bär, der wartet. Er war wie ein Löwe, der sich versteckt. Elfter, er hat mich vom Weg abgebracht. Er hat mich verletzt und zerstört. Zwölfter, er hat seinen Bogen gespannt. Er hat mich als Ziel für einen Pfeil benutzt. Dreizehnter, er hat seine Pfeile in mich geschossen. Sie trafen mich tief. Vierzehnter, alle Völker lachen über mich. Sie singen Spottlieder über mich den ganzen Tag. Fünfzehnter, er gab mir viel Bitterkeit. Er gab mir Wermut zu trinken. Sechzehnter, er ließ mich auf Steinen beißen. Ich musste mich in Asche wälzen. Siebzehnter, du nahmst meiner Seele den Frieden. Ich vergaß, was Glück ist. Achtzehnter, ich sagte, meine Kraft ist weg. Mein Vertrauen auf Jahwe ist auch weg. Neunzehnter, denke an mein Leid und meine Not. Denke an die Bitterkeit und das Gift. Zwanzigster, meine Seele denkt daran. Meine Seele ist traurig in mir. Einundzwanzigster, ich will mir das merken. Darum will ich hoffen. 22. Jahwes Güte ist nicht vorbei. Sein Erbarmen ist nicht zu Ende. 23. Jeden Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. 24. Jahwe ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. 25. Jahwe ist gut zu denen, die auf ihn warten. Er ist gut zu denen, die ihn suchen. 26. Es ist gut, still auf Jahwes Hilfe zu warten. 27. Es ist gut für einen Mann, früh Lasten zu tragen. 28. Er soll allein sitzen und schweigen. Denn Gott hat es ihm auferlegt. 29. Er soll den Mund in den Staub legen. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. 30. Er soll dem, der ihn schlägt, die Wange hinhalten. Er soll viel Schande ertragen. 31. Denn der Herr stößt nicht für immer weg. 32. Wenn er traurig gemacht hat, dann hat er wieder Erbarmen. Er hat viel Güte. 33. Er plagt die Menschen nicht gern. Er macht sie nicht aus Freude traurig. 34. Man tritt alle Gefangenen im Land mit Füßen. 35. Man beugt das Recht eines Mannes. Das geschieht vor Gott. 36. Mann verdreht die Sache eines Menschen. Sieht der Herr das nicht? 37. Wer kann etwas sagen, und es geschieht? Nur wenn der Herr es befiehlt. 38. Kommt nicht das Gute und das Böse von Gott? 39. Warum klagt ein Mensch, solange er lebt? Jeder soll über seine Sünden klagen. 40. Lasst uns unser Leben prüfen. Lasst uns zu Jahwe zurückkehren. 41. Lasst uns Herz und Hände zu Gott im Himmel heben. 42. Wir haben gesündigt und waren ungehorsam. Du hast uns nicht vergeben. 43. Du hast dich in Zorn gehüllt. Du hast uns verfolgt und getötet ohne Erbarmen. 44. Du hast dich in Wolken gehüllt. So konnte kein Gebet zu dir dringen. 45. Du hast uns zu Müll gemacht. Die Völker ekeln sich vor uns. 46. Alle unsere Feinde haben den Mund über uns aufgerissen. 47. Wir erlebten Schrecken und Gefahr. Es gab Zerstörung und Verderben. 48. Meine Augen weinen viel Wasser. Ich weine über die Zerstörung meines Volkes. 49. Meine Augen weinen ohne Pause. 50. Bis Jahwe vom Himmel herunterschaut. Bis er es sieht. 51. Meine Tränen machen meine Seele müde. Ich weine um alle Frauen meiner Stadt. 52. Meine Feinde jagten mich wie einen Vogel. Sie waren ohne Grund meine Feinde. 53. Sie machten mein Leben in der Grube still. Sie warfen Steine auf mich. 54. Wasser floss über meinen Kopf. Ich dachte, ich bin verloren. 55. Ich rief deinen Namen, Jahwe. Ich rief aus der tiefsten Grube. 56. Du hörtest mein Rufen. Du sagtest, verschließe dein Ohr nicht. Komm und hilf mir. 57. Du warst nah, als ich dich rief. Du sagtest, hab keine Angst. 58. Du hast meine Sache geführt, Herr. Du hast mein Leben gerettet. 59. Du hast meine Unterdrückung gesehen, Jahwe. Hilf mir zu meinem Recht. 60. Du hast ihren Wunsch nach Rache gesehen. Du hast alle ihre Pläne gegen mich gesehen. 61. Du hast ihr Schmähen gehört, Jahwe. Du hast alle ihre Pläne gegen mich gehört. 62. Du hast die Worte meiner Feinde gehört. Du hast ihre ständigen Pläne gegen mich gehört. 63. Sie sitzen oder stehen auf. Ich bin immer ihr Spottlied. 64. Du wirst sie bestrafen, Jahwe. Du wirst ihnen geben, was sie getan haben. 65. Du wirst ihr Herz hart machen. Dein Fluch soll über sie kommen. 66. Du wirst sie im Zorn verfolgen. Du wirst sie unter Jahwes Himmel vernichten,